Protokolle 17.4. Wenn sich aber die Völker auf den Papst stürzen wollen, dann werden wir als seine scheinbaren Beschützer auftreten, um Blutvergießen zu verhindern.